Ey, deine Sis steht auf Schandtappen. Nennt den Boss beim Schwanznamen Banane. Yeah, ne ganz harte, sitzt da und zwinkert. Ich ruf Schluss mit dem Zwinkern oder bist du behindert? Host fahren auf meinen legendären Charme ab. Und legendären Charme ab. Doch weil sie nach dreimal stoßen, kollabieren. Onanier ich auf die Zeitung, als wär's Klopapier. Weil ich kein Fick geb auf das Zeug, das behinderte Medien streuen. Alles mickrige Schäden, neues nichts minderte den Erfolg, denn ihr beeinflusst mit eurer Pisse nur den im Volk, der auch bittere Tränen heult, wenn grad mitten im Leben läuft. Alles Hirnwäsche, die nicht von Belang ist für den King. Denn nur Schrott kommt aus dem Fernsehen, wie die Schlampe in The Ring. Ey yo, ich lade die Holotips und Rap updated. Ihr glaubt nicht, welcher Star-Journalist gerade verstorben ist. Ah, ich ficke deine Underage-C. Aggressiv wie Wanderlei Silver. Parallel leck mein Hund deiner Mama den Kitzler und weck dabei das Alphabet rückwärts. Du rennst, wenn ich die Waffe zücke vor. Fick den Index, ich fahr mit dem Macho Sprüchen vor. Hier am Bahnhofsviertelmord, wir sind Agro Düsseldorf. Agro Düsseldorf, Agro Düsseldorf. Ich putz mir die Nase mit deinem Anwalt schreiben. Mein Hals riecht nach Boss, meine Hand nach Scheide. Mein Schwanz nach Scheiße, es gibt Ass, du Maus. Für dich fette Sau, und das schmeckst du auch. Ich geh schlecht gelaunt, deine Mama bängen. Bis sie und ihre Tochter mich am Schwanz erkennen. Du wirst so Nummer 1, wenn du bei mir unterschreibst. Und liege ich daneben, muss es deine Mutter sein. Ich hab in Russland Hype, sie haben die Sprache nicht drauf. Aber feiern die Kalaschnikow-Sounds. Und um Menschen zu verwunden, sind meine Hände nie gebunden. Außer ich kämpfe Sparingsrunden, ich schick Gangster-Rapper-Hunde per High-Kick in OP. Eine Line von dem Kokain, ich zerteile dich, Prolet. Meine Gang, meine Jungs, ja, sie neigen zum Extrem und kommen aus arabischem Raum, doch ich meine nicht Moschee. Ich ficke deine Underage-Sister, aggressiv wie Wanderlei Silver. Parallel leck mein Hund deiner Mama den Kitzler und weck dabei das Alphabet rückwärts. Du rennst, wenn ich die Waffe zücke vor. Fick den Index, ich fahr mit dem Macho Sprüchen vor. Hier am Bahnhofsviertelmord, wir sind Agro Düsseldorf.